Erster, ich bekam ein Rohr wie einen Stock. Jemand sagte, steh auf. Miss den Tempel von Gott, den Altar und die Leute, die dort beten, zwei. Aber miss den Platz draußen nicht. Er gehört nicht dazu. Denn Gott hat ihn anderen Völkern gegeben. Sie werden die heilige Stadt 42 Monate lang kaputt machen. Dritter, ich werde zwei Zeugen schicken. Sie werden 1260 Tage lang von Gott erzählen. Sie werden traurige Kleidung tragen. Vierter, die zwei Zeugen sind wie zwei Olivenbäume und zwei Lampen. Sie stehen vor dem Herrn der Erde. Fünfter, wenn jemand ihnen wehtun will, kommt Feuer aus ihrem Mund. Das Feuer tötet ihre Feinde. Jeder, der ihnen wehtun will, muss so sterben. Sechster, die Zeugen können den Himmel schließen. Dann regnet es nicht, solange sie reden. Sie können auch das Wasser in Blut verwandeln. Und sie können das Land mit schlimmen Dingen bestrafen, so oft sie wollen. Siebter, wenn die Zeugen fertig sind, von Gott zu erzählen, kommt ein Tier aus einem tiefen Loch. Es wird gegen sie kämpfen. Das Tier wird sie besiegen und töten. Achter, die toten Körper der Zeugen liegen auf der Straße in der großen Stadt. Diese Stadt heißt auch Sodom und Ägypten. Dort wurde auch ihr Herr getötet. Neunte, Leute aus allen Ländern und Völkern werden die toten Körper sehen. Sie werden 3,5 Tag dort liegen. Die Leute lassen die Körper nicht begraben. Zehnter, die Menschen auf der Erde freuen sich darüber. Sie feiern und schenken sich Dinge. Denn die zwei Zeugen haben den Menschen auf der Erde viel Leid gebracht. Elfter, nach 3,5 Tag kam der Geist von Gott in die Zeugen. Sie standen auf und lebten wieder. Alle, die das sahen, hatten große Angst. Zwölfter, die Zeugen hörten eine laute Stimme vom Himmel. Die Stimme sagte, kommt hier herauf, dann stiegen die Zeugen in einer Wolke in den Himmel auf. Ihre Feinde sahen es. Dreizehnter, in diesem Moment gab es ein großes Erdbeben. Ein Teil der Stadt fiel zusammen. 7000 Menschen starben bei dem Erdbeben. Die anderen Menschen hatten Angst und lobten Gott im Himmel. 14. Das zweite schlimme Ding ist vorbei. Aber das dritte schlimme Ding kommt bald. 15. Der siebte Engel blies seine Trompete. Dann hörte man laute Stimmen im Himmel. Sie sagten, jetzt gehört die Welt unserem Herrn und seinem Christus. Er wird für immer regieren, 16. Die 24 alten Männer saßen vor Gott auf ihren Thronen. Sie fielen auf ihr Gesicht und beteten Gott an. 17. Sie sagten, danke, Herr, Gott. Du bist der Stärkste. Du bist jetzt und warst schon immer da. Du hast deine große Macht gezeigt und angefangen zu regieren, 18. Die Völker waren wütend. Aber jetzt kommt dein Zorn. Es ist Zeit, die Toten zu richten. Du wirst deine Diener, die Propheten, belohnen. Du wirst die heiligen Menschen belohnen. Und du wirst alle belohnen, die deinen Namen ehren, egal ob groß oder klein. Aber du wirst die Menschen bestrafen, die die Erde kaputt machen. 19. Der Tempel von Gott im Himmel öffnete sich. Man konnte die Lade sehen, in der Bund war. Dann gab es Blitze, laute Rufe, Donner, ein Erdbeben und großen Hagel.